dir, sagst du mir jetzt noch, Zeit vergeht und doch kein Wort kommt leicht so zu dir. Wie verzeih mir, vergib mir, sagst du mir jetzt noch, Zeit vergeht und doch kein Wort kommt leicht so zu dir. Wie vergib mir, doch sag einfach Liebling, Liebling, darf ich halten dich heute Nacht? Vielleicht, wenn die rechten Worte ich dir sag, du zur rechten Zeit bist du mein. Sagst du mir jetzt noch, Zeit vergeht und doch kein Wort kommt leicht so zu dir. Ich lieb dich, doch sag einfach lieb. Darf ich halten dich heute Nacht? Vielleicht, wenn die rechten Worte ich dir sag, du zur rechten Zeit bist du mein. Liebling, darf ich halten dich heute Nacht? Vielleicht, wenn die rechten Worte ich dir sag, rechten Zeit bist du mein. Bist du mein. Du bist mein.